Die Demokratische Volksrepublik Korea erzielt im 200-Tage-Kampf der Treue weithin große Erfolge. In der Pyongyanger Seitenspinnerei Kim Jong-suk erfüllten mehr als 230 Personen ihre Jahrespläne und das Salzwerk Güsong, wo man die Salzproduktion mittels der unterirdischen Sohle begann, produzierte über 100 Tonnen Salz pro Hektar. Auf dem Bauplatz der Ryumyong-Straße erledigte man mehr als 80% der Arbeit für das Verputzen der inneren und äußeren Wände der Wohnhäuser. Und die Angehörigen der Jugendstoßtrupps der Bezirke Südpyongan und Nordfanghe übererfüllen auf ihren Arbeitsplätzen ihre täglichen Aufgaben im 200-Tage-Kampf. Der Bezirk Zagang, der sich um die Einführung der einheimischen Maschinen und Anlagen bemüht, erzielt hierbei der Schaffung der Produktionsprozesse, die sich auf die lokalen Rohstoffe und Ressourcen stützen, große Fortschritte. Auch die Wissenschaftler und Techniker an verschiedenen Orten erreichten bei der Forschungsarbeit für die aktive Entwicklung und Nutzung der Naturenergien wie Sonnenwärme, Windkraft und Erdwärme viel Erfolge.